Trebuie să fără și în doi. Geduld, zweite Wahl, entweder Geduld, zweite Wahl, Raum verlassen. Kommentare, die ungeeignet sind für die Admin. Jemand macht einen Kommentar, was nicht in Ordnung ist, sofort wegschmeißen. Egal wer. Rie halak. Tekallamna المرة الماضية عن أحوال جزيرة العرب السياسية فقلنا أن النظام القبلي قد ساد في شبه جزيرة العرب النظام القبلي كان سائدا في شبه جزيرة العرب وأن القبيلة يعني كان رئيس القبيلة هو النظام الذي يسود في شبه الجزيرة العربية وهذا كان له من الحقوق الشيء الكثير فهذا رئيس القبيلة كان يتمتع بكثير من الحقوق بارك الله فيكم و كانت القبيلة يعني تنقسم إلى ثلاث أقسام أساسية طبقة الأحرار طبقة الأحرار وطبقة طبقة الأحرار وطبقة الموالي طبقة الأحرار وطبقة الموالي و طبقة الأحرار وطبقة الموالي وطبقة العبيد هذا الذي تكلمنا عليه المرة السابقة بارك الله فيكم في هذا الفريقس مال دغيبة جشبوخن دس مخ ليشت أن في هذا الفريقس مال يبادي über die Systeme, die in der arabischen Halbinsel existierten. Und wir haben gesagt, es existierte ein Stamm, Stammsystem. Das wird der Führer des Stammes, kann alles, hat die Rechte für alles. Und ein arabischer Stamm, bestand aus drei Schichten. Tabakat al-Ahrar, das bedeutet, die sind die Kerngruppe und die sind die Familie des Stammes. Dann gibt es Tabakat al-Mawali, die eingewandert sind, die Einwanderer. Und dann Tabakat al-Abid, die Sklaven. Das herrscht heute, aber in einer anderen Form. Die Bürger, die echten Bürger, die Einwanderer, Bürger, die Ausländer. So ungefähr, ja. Der echte Bürger bekommt 25 Euro pro Stunde, der Einwanderer 12 und der andere 1 Euro bis 3 Euro. Das heißt Menschenrechte. Okay. Auf jeden Fall, Barakallahu Fikum. Dann haben wir gesprochen, wie das aufgebaut war. Und wir haben gesagt, dass der Araber immer für seinen Stamm gekämpft hat und alles gemacht hat. Heute reden wir über Königreiche und Zivilisationen, die in der arabischen oder auf der arabischen Halbinsel existierten. Wir fangen erstmal mit Mamlakat Saba. Mit Mamlakat Saba. Awwal shi ya مملكة سبأ كما تعرفون أن مملكة سبأ عرفت بهذا الاسم لكثرة السبي أو لأنه أول من لبس التاج يعني أول من صنع التاج واسم سبأ أصلا عبد شمس ابن يشجب ابن يعرب ابن قحطان هذا الرجل كان يسبي كثير من العرب، فلذلك سمي بالسبأ، سمي سبأ من السبي. مملكة سبأ كانت في منطقة من اليمن اليوم معروفة بمنطقة مأرب، وهؤلاء قد بلغوا شيء كبير من العلم، حتى كان عندهم السيول لما تأتي تذهب. فماذا أخذوا في منطقة بين جبلين وصنعوا سدا، بنوا سدا هناك، وكان طبعا كان جنة عندهم، كان جنة عندهم. ومن أهم ملوك سبأ، من أهم ملوك سبأ بلقيس، التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن. لما سليمان عليه السلام تفقد الطير فقال مالي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لا أعذبنه عذابا شديد إلى آخر هذه الآيات، فأتى الهدهد فقال وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، إلى أن قال نكر لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون إلى آخر هذه الآيات. وأسلمت طبعا بلقيس وتزوجها سليمان. سبأ هذه المملكة كانت عظيمة، وكان الله سبحانه وتعالى قد أعطاهم شيء كبير، آية كانت آية من الجنات وغير ذلك، فكفروا بالله وأعرضوا عن دين الله. قال تعالى فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين، ولكن ماذا بارك الله فيكم، جنتين ذوات أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. فإذا هذه المملكة كانت عظيمة، فبعد أن انهار السد أرسل الله سبحانه وتعالى سيل العارم، فانهار السد فتفرقوا في جبه جزيرة العرب. بارك الله فيكم. هوتي ريدن فيا إبا كونيك رايكي سيفيليزاسيون دي أوف دي أرابيشن هالبنزن إكسستيرتن und wir fangen erstmal an mit Königreich von Saba. Königreich von Saba. Saba ist ein Ort Süden, im Süden von der arabischen Halbinsel in Jemen. Und Saba wurde so genannt nach dem Gründer. Und der Gründer hieß Abd Shams ibn Yashjub ibn Ya'rub ibn Qahtan. Abd Shams ibn Qahtan hieß er. Aber warum heißt das dann Königreich von Saba? Saba kommt im Arabischen von Saba. Saba, das bedeutet die Frauen beim Krieg zu beuten. Frauen beim Krieg zu versklaven und zu beuten. Und diese Frauen sozusagen selber zu nehmen. Und dieser Mann hat sehr viele Frauen von Arabern sozusagen ausgebeutet. Und der hat sie versklavt. Und weil das so viel war, die hieß er Saba. Und das, man hat gesagt, weil er der Erste ist, der eine Krone getragen hat. Auf jeden Fall, diese Saba-Leute, Allah hat ihnen sehr Gutes gegeben. Die haben sehr schöne Zivilisation gehabt. Die haben Häuser, richtige Häuser. Die haben richtige Architektur gehabt. Und die waren richtig entwickelt in ihrer Zeit. Die waren sehr begabt. Es gab bei ihnen Gärten, Blumen und alles. Und es ist sehr bekannt, dass die Königin von Saba barakallahu fikum, dass die Königin von Saba Belqis dort regierte. Und die Geschichte ist mit Suleiman alayhi salam. Suleiman alayhi salam hat gesagt, wo ist der Hudhud? Al-Hudhud ist, das ist ein Vogel, wie heißt Al-Hudhud? Nein, auf Deutsch hat das einen Namen, Al-Hudhud. Nein. Kein Kanari. Auf jeden Fall, Al-Hudhud, das ist ein Vogel, barakallahu fikum. Und ich habe jetzt vergessen, subhanallah. لا ما هو امبارح ما الكلمة ما طلعت. على كل الشيسي قاليت الهدهد ده كمان دس ان قرآن بارك الله فيكم ليزن ان سورة النمل ان سورة النمل اني ورق والله لا في هدهد ولا شيء هدهد ايه ايوه فيدا هوب فيدا هوب كناو فيدا هوب لا كتبوا لي بالانترنت يا عم تسيك شخيبة بارك الله فيكم فيدا هوب استاس هاتك ذاك فو استاس سليمان عليه السلام فين قمت ايش فيدئين بشتغافن ده قام الهدهد ده هاتك ذاك ich bin von einem Platz gekommen und ich werde dir etwas erklären und berichten. Der hat gesagt, was hast du gesehen? Er hat gesagt, ich habe Königreich gesehen und ein Volk gesehen und sie beten die Sonne an. Und die Königin ist eine Frau. Suleiman a.s. hat gesagt, bringt mir diese Frau hier und macht für sie das gleiche Thron, was sie hat. Dann haben sie das gemacht und dann kam sie. Später hat sie den Islam angenommen. Natürlich, die Geschichte will ich jetzt nicht erklären. Aber das ist allgemein, wegen Belqis, dass sie bekannt war. Und diese Seba, dieser Königreich von Seba, die waren so entwickelt, dass sie an Staudamm, Wasserstaudamm gedacht haben. Und es gab bei ihnen Regen im Sommer. Und das war sehr viel bei ihnen. Und das hat immer zu Überflutung geführt. Und das hat Probleme gemacht. Was haben sie gemacht? Sie haben einen Platz gewählt. Dort waren zwei Berge. Und dazwischen haben sie einen Staudamm gebaut. Diese Leute, die haben viel Gärten gehabt und viel, sage ich jetzt, Agrarwirtschaft gehabt. Die waren sehr gut. Sie haben angebaut, angepflanzt und so weiter. Aber weil sie Kufr begangen haben und weil sie diese Gaben verleugnet haben, hat Allah subhanahu wa ta'ala sie bestraft, indem Allah subhanahu wa ta'ala Sayl al-Arim auf sie geschickt hat. Sayl al-Arim, das bedeutet, das war große Überflutung, das hat Staudamm von Ma'rib, das hat das sozusagen, barakallahu fikum, zerstört und dann haben sehr viele Leute gestorben oder sind viele Leute daran gestorben. Und danach, barakallahu fikum, ist die Sache so geworden, dass diese arabische Stämme, sie haben sich verteilt. Von Seba, sie haben sich verteilt. Manche sind in Jemen geblieben, andere, sie waren in Al-Hijaz, andere nach Medina, andere nach Syrien. Die haben sich verteilt. Das ist der erste Königreich, was auf der arabischen Halbinsel war. المملكة الثانية كانت مملكة حمير. حمير. مملكة حمير أتت على أنقاض مملكة سبأ. ومن ملوكهم هؤلاء حمير أيضا كان لهم قوة. ومن ملوكهم ذو نواس. اليهودي المتعصب لليهودية والذي قيل أنه هو الذي أحرق النصارى في قصة أصحاب الأخدود. هؤلاء أهل حمير وقيل غير ذلك وقد يعني ترك أهل سبأ وحمير الكثير من الآثار التي تدل على قوتهم وتدل على تطورهم في مجالات كثيرة. بارك الله فيكم. نخدم سبأ كونكرايخ تشتود فا دي حميريتن حمير هايسن دي هابن دس übernommen von حمير هابن دس übernommen Und diese, die waren von arabischen Stämmen, die dort geblieben sind. Und die haben das übernommen. Und ein König von ihnen, und die waren auch stark, aber die sind nicht lange geblieben, die Leute von Himyar. Und ein König von ihnen ist bekannt, der hieß Zu Nuwas. Zu Nuwas. Dieser König war Jude geworden. Jude geworden. Es gibt bis heute Juden in Jemen, die stammen von diesen Himyar. Der war Jude geworden und in seiner Zeit gab es Christentum. Und die Leute, die Christen geworden sind, hatte sie vernichtet und er hatte sie verbrannt. Und das ist vielleicht unter anderem, sagen die Gelehrten, das ist eine Geschichte, was wir in Surat al-Buruj, in Surat al-Buruj, قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقوا منهم إلا يؤمنوا بالله العزيز الحميد. Das ist, andere Gelehrten sagen, das kann bei ihnen passieren und bei anderen. Ich kenne die Geschichte von Zu Nuwas, als die Leute Christentum angenommen haben und die waren, die Christen damals, die Jesus gefolgt haben, die waren Muahidun. Die waren nicht wie die heute, die Schirk begehen. Der hat sie getötet. Und es kann sein, dass es an anderen Plätzen sein. Auf jeden Fall, für uns wichtig ist, dass Seba und Himyar sehr viele Spuren gelassen haben, die beweisen, dass diese Leute stark waren und dass sie natürlich sehr viel gemacht haben. Die waren bis Indien und bis andere Gebiete sozusagen bezüglich Handel und sowas gerückt. Wallahu ta'ala alam. من الممالك كذلك مملكة الأنباط، مملكة الأنباط، وكانت مملكة في شرق الأردن، في شرق الأردن، ونزل الأنباط في جنوب سوريا كذلك، والمملكة امتدت من غزة إلى العقبة، وتحكموا في طريق التجارة، وعاصمة مملكة الأنباط البتراء، اليوم المنحوتة في الجبل. وكان لهم مملكة معروفة وعظيمة. كذلك من الممالك مملكة الحيرة وغسان. أما الحيرة فكانت على تخوم فارس، يعني على تخوم الفرس. وأما مملكة غسان الغساسنة فكانت على تخوم الروم، على حدود الروم. وهاتان المملكتان كانتا بمثابة جسر، يعني جسر بارك الله فيكم بين الاثنين، ومنطقة كان اسمها الحيرة ومنطقة اسمها الغساسنة. الغساسنة كانوا مع الروم وأهل الحيرة كانوا مع الفرس، والروم والفرس كان في بينهم حرب، فهؤلاء مع هؤلاء وهؤلاء مع هؤلاء. ومن أشهر ملوك الحيرة النعمان بن المنذر، قصته مشهورة، لما طلب منه كسرى أن يتزوج ابنته فما قبل، فوضعوا كسرى في السجن حتى مات، وبسببه صار ذي قار، الحرب بين العرب والفرس. وأما الغساسنة فمن أشهر، طبعا عاصمتهم جلق. جلق مين يقول لي من هي جلق؟ تعرفون من هي جلق؟ أي مدينة هي جلق؟ أقدم مدينة في التاريخ، دمشق. جلق اسمها دمشق. إيه، عاصمتهم كانت دمشق. ومن أشهرهم جبل ابن الأيهم. جبل ابن الأيهم هو الحارث بن جبل، بارك الله فيكم. هؤلاء أيضا يعني كانوا عملوا جسر بين الحضارات، ولكن للأسف كانوا هؤلاء، يعني أولئك كانوا كلابا للفرس والآخرون كانوا كلابا للروم، واليوم تكاثرت الكلاب والعدو واحد. ايه، ما هو تنصروا. نعم، بارك الله فيكم. وانت عندهم auch gibt es andere Königreiche die in diesem Gebiet waren، und zwar الأنباط. الأنباط die sind arabische Stämme، die waren im Osten von Jordanien und im Süden von Syrien. Und die haben ein Königreich gegründet, das war von Gaza heute, bis Al-Aqaba am Roten Meer. Und die waren, die haben kontrolliert, die haben den Weg von Handel kontrolliert. Und die waren sehr begabt, die waren sehr sozusagen sehr entwickelt. Die sind die Leute, die in den Bergen auch Häuser gebaut haben und ihr aus Steinen. Und diese, ihre Stadt, ihre Hauptstadt hieß Al-Batra, ist bis heute da. Al-Batra oder Batra, das ist in Jordanien. Und die waren, bis heute kann man ihre Spuren sehen, sozusagen. Auch von den Königreichen, es gab zwei wichtige Königreiche. Ein war in Osten, Nordosten von der arabischen Halbinsel und ein war im Nordwesten von der arabischen Halbinsel. Nordosten waren, das Gebiet heißt Al-Hirah und die waren Al-Manadhira, hießen die, Al-Manadhira. Und Nordwesten, die hießen Al-Ghassasina, Al-Ghassasina. Und diese, die waren so, die Al-Manadhira, die im Nordosten von Arabien waren, die waren verbündet mit Persen, mit Persien. Und die im Nordwesten waren, die waren verbündet mit den Römern. Und wir wissen durch die Geschichte, dass die Römer und die Persen gegeneinander gekämpft haben. Deshalb haben auch Al-Manadhira und Al-Ghassasina gegeneinander gekämpft. Natürlich, die haben Brücken gebaut, aber sozusagen in klarem Wort kann man sagen, die waren sozusagen die verlängerte Arm. Die Manadhira waren verlängerte Arm von den Persen und die Ghassasina waren verlängerte Arm von den Römern. Die Hauptstadt von Al-Manadhira hieß Al-Hira und die Hauptstadt von Al-Ghassasina hieß Jullaq oder Damaskus. Die älteste Stadt der Welt ist Damaskus. Und das war von die waren dort. Das sind sozusagen die Königreiche, die dort waren. Es gibt noch, dass wir ein bisschen noch erzählen über Al-Jemen speziell. Weil danach, das kommt, barakallahu fikum, ab und zu. بعد حمير. بعد أن ذو نواس وضع هؤلاء في النار وحرقهم. فر رجل من أهل نجران من اليمن يعني ذهب إلى قيصر الروم واستنجد به فبعث قيصر الروم إلى النجاشي فبعث جيش بقيادة أرياط فانتصر على الحميريين وذو نواس أغرق نفسه أرياط هذا لم يبقى كثيرا كان في عنده قائد جيش هذا عمل على حيلة وقتله من كان قائد الجيش أبرهة الأشرم أبرهة الحبشي وهو الذي أراد أنه يدمر الكعبة بعد ذلك أحد أولاد ملوك حمير فرض إلى ملك الفرس مروكن وكان اسمه سيف ابن ذي يزن مشهور سيف ابن ذي يزن ففر إليه وأتى بجيش وقضى على الأحباش في اليمن وبقي الأمر للفرس بقي الأمر للفرس إلى أن بعث النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بعد هذا بعد أبراهام ما راح كذا بارك الله فيكم ein bisschen über Jemen noch sprechen. Al-Jemen, wir haben gesagt, es gab Himyar. Nach Himyar als Sunuwas das gemacht hat mit den Leuten. Ein von ihnen, einer aus Himyar, ist geflohen und er ist zu den Römern gegangen. Und er hat ihnen gesagt, diese Leute, die haben uns getötet, die Römer waren dann Christen geworden. Und er hat ihnen gesagt, wir sind Christen. Und diese Leute, die sind Juden, die haben uns getötet. Dann hat der römische Kaiser, der hat einen Brief an Negashi, Negos, in Abyssinien geschickt. Der sollte ihm helfen und gegen Sunuwas kämpfen. Negashi hat eine Armee geschickt aus Abyssinien. Und der Armeechef war Ariat. Er hieß so Ariat. Diese Armee hat Sunuwas besiegt und Sunuwas hat Selbstmord begangen. Und Ariat ist dort als König geblieben. Ariat hat einen Armeechef gehabt. Und dieser Armeechef hieß Abraha. Lässt das im Kopf. Abraha. Weil dieser Abraha ist derjenige, der später Al-Kaaba angreifen wollte. Und die Abyssinier waren dort dann. Ein Sohn von den Königen von Himyar. Das ist Enkelkind und so. Der hieß Saif. Saif bin Ziyazan. Auch Saif Ziyazan sagen die Araber. Der ist nach Persien gereist. Und dort hat er Hilfe von den Persen verlangt. Gegen die Abyssinier. Weil die Abyssinier sozusagen verbündet waren mit den Römern. Ihre Verbündete waren das. Dann hat ihm eine Armee geschickt und dort hat Saif ibn Yazan mit den Persen die Abyssinier besiegt und die waren raus von Jemen. Und das ist so geblieben, die Persen dann haben übernommen, bis der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam dann gekommen ist und so weiter, barakallahu fikum, das wird Prophet geworden ist. Das sind nicht viele Jahre, dass die Persen dort geblieben sind, weil das auch eine Geschichte hat. Dürfen der Qissa, kann fi huwa ra'is al-Yaman, kann auch al-Za'im al-Yaman, min al-Furs kan Badan. فأرسل له النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسلم تسلم فبعدان أرسل اثنين قال لهم امسكوه يعني النبي صلى الله عليه وسلم امسكوه وجبوه مقيد إلي شوف من هذا اللي يقول أنا نبي فلما أتوا فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إن ربي قتل ربكم في ليلة كذا فذهبوا إلى بعدان قالوا ذهبنا إليه فقال ربي قتل يعني كسرى في ليلة كذا فتأكد باذان من الخبر فأسلم باذان سبحان الله باذان استريني جدا سيف ابن يزن فورد جتوتت سيف ابن ذي يزن فورد جتوتت und derjenige der gekommen ist von Persen jemand hat ihn getötet derjenige, der Jemen dann übernommen hat, war Badan. Badan war ein Perser. Und die Persen sind in Jemen geblieben. Später, als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Prophet, sozusagen als Prophet, hatte er sallallahu alaihi wasallam Briefe an die Könige geschickt. Und als er an Kisra geschickt hat, dann hat Kisra ein Botschafter an Badan geschickt, der hat ihm gesagt, geh zu diesem Mann, sozusagen und bringt ihn. Badan hat zwei Leute, weil die Persen und die Römer in ihrer Zeit, die sind sozusagen wie Amerikaner heutzutage. Kann ja jemand mit Amerikanern sprechen? Die waren auch so. Oder Sowjetunion und Amerika. Persen, Römer. Auf jeden Fall, subhanallah. Das ist die Geschichte, wiederholt sich immer. Aber in anderen Formen. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا لِلنَّاسِ Auf jeden Fall, Badan hat zwei Leute geschickt. Er hat gesagt, holt mir Mohammed, sollen den Propheten sallallahu alaihi wa sallam holen, gefesselt. Die kamen zu ihm, der Prophet hat sie gut empfangen. Die haben ihm gesagt, wir sind gekommen, damit wir dich sozusagen gefesselt zu Badan bringen. Der hat ihm gesagt, schaut mal, geht zu Badan und sagt ihm, mein Gott, mein Herr hat seinen Herren am Tag und so getötet. Dein, das würde dein, dein König ist schon getötet. Die gingen zu Badan. Badan hat nicht gewusst. Dann haben sie ihm gesagt, Badan hat sofort nach Persien geschickt, damit er Bescheid weiß. Die haben ihm genau gesagt, wann das war. Und Badan hat den Islam angenommen. Und der Prophet hat ihn gelassen. Das ist Barakallahu fikum bezüglich sozusagen die wichtigsten, sage ich jetzt, politischen Ereignissen, die damals waren. Und inshallah, wir werden dann anfangen mit der religiösen Tendenzen und religiösen Lage der arabischen Halbinsel. Barakallahu fikum. هذه أهم الأمور من الناحية السياسية بالنسبة لشبه جزيرة العرب. وإن شاء الله سنبدأ بالحالة الدينية عند العرب. يعني كيف كانوا العرب؟ كيف كان العرب؟ العرب كانوا من أهل الوثنية، يعبدون الحجارة من الأصنام والأوثان، بل كان بعضهم يعبد شجر وبعضهم كان على دين إسماعيل عليه السلام من الموحدين. فذلك أبناء إسماعيل عليه السلام كانوا من أهل التوحيد، أبناء إسماعيل عليه السلام كانوا على التوحيد الخالص. كيف نشأت الوثنية في بلاد العرب؟ وعلى يد من دخلت؟ فيه أقوال كثيرة. فقال فريق من العلماء أن أول من أدخل الأصنام إلى شبه الجزيرة العربية أو إلى بلاد العرب هو عمرو بن لحي الخزاعي. عمرو بن لحي الخزاعي، وقيل أن أول من بدأ بعبادة الأصنام كان ذلك في زمن الجراهمة. قالوا أن رجل إيساف زنى بامرأة في الكعبة اسمها نائلة، فمسخ حجرين وكانوا على هيئة صنمين، فأتى عمرو بن لحي وعبدهما. وروى غيره أن عمرو بن لحي كان له تابع من الجن وجني، فقال له، يقال له أبو ثمامة، فأتاه ليلة، أتاه مرة في الليل، فقال أجب أبا ثمامة، يعني أجبني. فقال لبيك من تهامة، قال له إذا ادخل بلا ملامة، يعني تعال. فقال ائت سيف جدة تجد آلهة معدة، فخذها ولا تهب، وادعو إلى عبادتها تجب. فتوجه إلى جدة، إلى سيف جدة، وأتى بهذه الأصنام ووضعها عند الكعبة وعبدها الناس، وهي أصنام، الأصنام التي كانت تعبد في زمن نوح، سواع، يغوث، يعوق، نسر، فحملها إلى مكة. والصحيح أنه هو أول من عبد الأصنام في شبه جزيرة العرب، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال أول من سيب السوائب وعبد الأصنام عمرو بن لحي الخزاعي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم رأيته في النار يجر قصبه، يعني أمعاءه، قصبه يعني أمعاءه. وقيل أن الأصل في عبادة الأصنام كان غير ذلك عند العرب. قال أنه كانوا يعظمون يعظمون الكعبة ويعظمون مكة، يعني أهل مكة. فكان إذا خرج أحدهم من مكة، فكان إذا خرج أحدهم من مكة كان يأخذ بحجر ويضعه في المكان الذي هو فيه ويطوف حول هذا الحجر. وهكذا قالوا نشأت عبادة الأوثان والأصنام. ومن أعظم أصنامهم هبل، كان يعني هذا يدعونه ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللات، العزة. ونسأل الله سبحانه السلامة. قال ونعرف القصة، قال أرب يبول الثعلبان برأسه، لقد ذل من بالت عليه الثعالب. رأى شاعر عربي صنم ويبول عليه ثعلب، فقال أرب يبول الثعلبان برأسه، لقد ذل من بالت. يعني كان في منهم يفكروا، ولكن كانوا دائما معهم أصنام، فليش تعبدوهم؟ ليش؟ قالوا وما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا. وكانوا يعبدون الملائكة والجن، ينكرون البعث وينكرون الرسالة ويستقسمون بالأزلام ويحللون ويحرمون. وهذا كله سنتكلم عليه المرة القادمة إن شاء الله. بارك الله فيكم. الآن ما أريد أن أطيل، لأنه أنا الوقت قد دهمنا، فذاك ما نطيل إن شاء الله. بارك الله فيكم. Wir werden jetzt kurz sprechen. Das nächste Mal werden wir das ausführlich erklären, weil ich sehe, die Zeit ist fortgeschritten und wir wollen بارك الله فيكم nicht länger machen. Auf jeden Fall die Araber, die Araber in der arabischen Halbinsel, sie haben Götzen angebetet. Allgemein haben sie Götzen angebetet. Und natürlich nicht alle. Es gab manche von ihnen, die nach der Religion von Ibrahim und Ismail a.s. gelebt haben. Die Kinder von Ismail, die haben die Religion von Ibrahim a.s. praktiziert. Aber allgemein haben viele von den Arabern die Götzen angebetet. Und wie ist das entstanden? Wie ist das entstanden? Eine Meinung von den Gelehrten, das war durch Amr ibn Luhay al-Khuza'i. Amr ibn Luhay al-Khuza'i. Dieser Mann, der hat die Götzen geholt nach Mekka und die Leute haben das angebetet. Und man hat gesagt, es gab zur Zeit von Jarahima, von Jurham, es gab einen Mann, der Zina begangen hat, Unzucht begangen hat mit einer Frau. Der Mann hieß Isaf und die Frau hieß Naila. Und die beiden, die haben Zina begangen in Al-Kaaba und sie wurden zu zwei Steinen. Und die Leute später haben das angebetet und Amr ibn Luhay hat das gefordert. Beweis gibt es dafür nicht. Das sind nur Erzählungen. Zweite Meinung. Amr ibn Luhay hat ein Djinn gehabt. Ein Djinn, der zu ihm immer gekommen ist. Der Djinn kam zu ihm einmal. Der hat ihm gesagt, geh zu Jidda, du wirst dort Götzen finden. Hol mal die Götzen, tust du das in Kaaba und rufst du die Leute dazu, dass sie diese Götzen anbeten. Die werden das tun. Der hat das genau gemacht, was der Djinn ihm gesagt hat. Und die Leute haben diese Götzen angebetet. Barakallahu fikum. Und das kann man bestätigen. Das kann man bestätigen, dass Amr ibn Luhay der Erste war, der Götzen geholt hat nach Mekka. Aber wie genau, kann man nicht genau erklären. Die sind nur Erzählungen. Eine andere Meinung von den Gelehrten, wieso haben die Leute Götzen angebetet? Die haben gesagt, die Leute haben Al-Kaaba sehr gemocht und sehr geliebt. Als sie Mekka verlassen haben, die haben immer Steine aus Mekka mitgenommen. Und die haben das auf den Boden getan und die haben Tawaf um diese Steine gemacht. Und später haben die Leute diese Steine zu Götzen gemacht. Eine noch, Barakallahu fikum, gibt es andere Meinungen natürlich dazu. Aber allgemein, die Araber, jeder von ihnen hat Götze gehabt. Hat eine Götze gehabt und der hat das sozusagen angebetet. Einmal hat ein Dichter eine Götze auf den Boden getan und ein Fuchs urinierte auf den Kopf von dieser Götze. Dann schaute der Dichter das, der hat gesagt, Ist das ein Gott, der Fuchs uriniert auf seinen Kopf? Das kann niemals. Das ist Erniedrigung für einen Gott. Das kann niemals ein Gott sein. Das ist, manche von Ihnen haben überlegt. Aber warum haben Sie Götzen angebetet? Sie haben gesagt, ja, wir beten nicht die Götzen als Steine und Bäume, sondern wir nehmen das als Vermittler zwischen uns und Allah. Das Gleiche, was manche heute tun, die gehen zu Gräber, sagen, ja, wir beten nicht die Gräber an, aber wir nehmen die Verstorbenen und die Gräber als Vermittler zu Gott. Das ist genau. Genau. Aber das heißt anders. Auf jeden Fall, die Araber haben Djinn und Malaika, das bedeutet, Entschuldigung, Engel und Djinn angebetet. Sie haben die Wiederauferstehung am letzten Tag verleugnet. Sie haben Botschaft und Prophetentum verleugnet. Sie haben Halal und Haram nach ihren Köpfen gemacht. Und sie haben auch andere Sachen gemacht. Das alles werden wir das nächste Mal erklären. Also wir machen eine kleine Wiederholung hier, wie die Lage der Religion bei den Arabern war. Und wir werden auch über Juden, Christen in der arabischen Halbinsel sprechen, dann über Al-Muwahidun, damit wir weiter fortfahren. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathiran. Barakallahu fikum. جزاكم الله خيرا رب الله سبحانه وتعالى فون ميون فون أيش أنيمن والحمد لله رب العالمين صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سلم كثيرا دي آدمن إم غوم wenn ihr bleiben wollt dann könnt ihr etwas spielen vielleicht in eine Stunde oder eine Stunde und 15 Minuten machen wir weiter بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هي زيش اسكيب كوخن الموسيقى